9. Einkaufen. Adjektive vor dem Substantiv nach der, das, die. Guck mal, Hannah, die Hose. Welche Hose? Die rote oder die gestreifte? Die gestreifte. Die finde ich cool. Naja, ein bisschen verrückt ist sie schon. Na und? Ich probiere sie mal. Und, was sagst du? Wie steht sie mir? Ich finde, sie sieht super aus. Ich probiere sie auch mal. Und, steht sie mir auch? Klasse! Komm, wir kaufen die Hosen und gehen im Partnerlook.